Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, hallo liebe Zuhörer vom Krähennest. Ich sitze hier mit dem Janis Milios, auch bekannt als Wirkungstreffer, und dem Bernd Janotta aus Twitter, bekannt unter dem Namen S-Konduktor. Beide sind Piraten aus dem Rhein-Erft-Kreis und haben uns ein Konzept entwickelt zu einer Vortragsveranstaltung unter dem Namen Aspire. Aspire steht laut ihres sehr weit entwickelten Konzeptes für eine in Zukunft jährliche stattfindende Politikveranstaltung der Piratenpartei. Und wir wollen uns jetzt mal mit den beiden unterhalten und hören, was die beiden zu erzählen haben, was sie sich ausgedacht haben. Da fange ich jetzt einfach mal mit dir an, Bernd. Erzähl doch mal ein bisschen dazu, was ihr euch da überlegt habt, und vielleicht kann der Janis das dann danach auch noch ein bisschen ausführen. Fang einfach mal an. Ja, hallo Patrick, hallo liebe Zuhörer. Erstmal schönen Dank, dass wir hier bei euch unser Konzept und unsere Ideen ein bisschen vorstellen dürfen. Vielen Dank dir, Patrick, dass du dir die Zeit heute am Sonntag, am vorweihnachtlichen Sonntagnachmittag genommen hast. Wir wissen das zu schätzen. Aspire, worum geht's? Im Groben und Ganzen ist die Idee dahinter, ein Politikforum zu veranstalten, das sich mit allen möglichen Themen, die Piraten betreffend, beschäftigen kann. Und die Grundidee dabei, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen oder zu viel in einen Satz zu packen, ist, dass das Ganze auch über den Tellerrand der Piratenpartei, über die Parteigrenzen gucken soll und Einflüsse, Ideen, Meinungen auch von außerhalb der Piratenpartei aufnehmen soll. Okay, eure Besprechung dazu haben wir ja im Vorfeld schon gesagt, dass das ein Vorschlag ist, den ihr ja gerne einreichen würdet bei der AG Events und dem Landesvorstand. Wie würde denn so ein Vortragsabend oder ein Vortragswochenend-Event aussehen, Janis? Ja, auch ich nochmal herzlichen Dank, dass wir hier sprechen können. Hallo Patrick, hallo liebe Zuhörer. Es geht im Grunde genommen darum, dass wir so ein bisschen Leuchtturmveranstaltungen veranstalten über ein Wochenende hinweg in Form von Podiumsdiskussionen, wo wir möglichst breit einladen möchten, thematisch breit, auch breit in Sachen Standpunkte. Es soll Kontroversen geben, und das möchten wir dann einbetten im Rahmenprogramm aus Vorträgen, für die man sich dann auch bewerben kann. Ganz ähnlich wie bei der Open Minds. Also quasi ein Barcamp für Piraten alleine, oder ist es so gedacht, dass es auch parteienübergreifend eingeladen wird und Leute aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen mit in diese Debatten sich einschalten können? Genau das. Es geht darum, dass wir den Diskurs zwischen Piratenpartei, also zwischen unserem Parteiinnenleben und der Gesellschaft intensivieren wollen. Und unserer Ansicht nach schafft man das nicht auf kleinen, geschlossenen Veranstaltungen, wo nur Piraten mit Piraten reden. Wir wollen ein breites Spektrum anbieten, um einfach auch neue Ideen reinzubringen, neue Argumente zu prüfen. Das ist einfach wichtig im Austausch mit der Gesellschaft, die uns als Partei umgibt. Okay, ihr habt euch ein bestimmtes Konzept dafür überlegt, was mich aufhorchen hat lassen, nämlich, dass ihr die Zeit, die von den Gästen belegt wird, also das heißt die Slots, die zur Verfügung stellen, eben nicht von euch vorher abgestimmt werden, sondern dass die im Vorfeld über ein Frageportal von den Zuschauern und den zukünftigen Gästen, den Besuchern, dann eben mit abgestimmt werden könnte. Wie kann das aussehen? Was habt ihr da vor? Was ist die Idee dahinter? Ja, wir haben, also Janis hat ja eben gerade schon anklingen lassen, das ist eine Veranstaltung, die wir geplant haben, die sich über 3 Tage ziehen soll, oder vielmehr sagen wir mal 2,5 Tage. Freitagnachmittag, den kompletten Samstag und dann, ich sag mal, den Dreiviertel Sonntag, weil in der Regel die Leute natürlich bei solchen Veranstaltungen dann auch Sonntagabend ganz gerne auch nochmal bei der Familie zu Hause sein wollen. Wichtig erstmal, weil das noch nicht erwähnt wurde, der Termin ist der 12. bis 14. April 2013. Bitte den auch schon mal im Kalender vormerken. Ich sage es nochmal, 12. bis 14. April, Freitag bis Sonntag. 2013 hier bei uns in Kerpen, aber ich denke, zu den schnöden Veranstaltungsfacts kommen wir vielleicht noch. Das Ganze ist gedacht auch als überregionale Veranstaltung, also angesprochen sind auch nicht nur Piraten aus NRW, sondern im Prinzip aus dem ganzen Bundesgebiet. So, das erstmal so mal als pure Fakten an der Seite. Wir haben geplant, oder das Ganze dreht sich natürlich oder sagen wir es anders. Im Fokus stehen als erstes Mal die Podiumsdiskussionen, die wir Mainstages nennen. Das heißt also Diskussionen, die mit mehreren Personen besetzt sind. Wir gehen mal von 4 bis 6 bis 7 Diskutanten aus. Das Ganze wird moderiert werden. Das heißt also quasi die Diskussion wird mehr oder weniger auch gesteuert werden oder sollte zumindest mal so geleitet werden, dass jeder zu Worte kommt und auch jede Meinung entsprechend angemessen vertreten wird. Da nebenbei wird es ein Rahmenprogramm, ich sag mal in Anführungszeichen, geben. Das heißt, es wird weitere Vorträge, möglicherweise zweier Diskussionen geben. Das hängt ein bisschen von den Themen ab und das hängt natürlich auch ein bisschen von den Leuten ab, die wir nachher als Referenten, Vortragende oder Diskussionsteilnehmer akquirieren können. Aufgrund der Vielfalt der Themen oder der Slots, die wir haben, haben wir sehr frühzeitig gesagt, okay, wir hätten gerne auch die Mitarbeit oder sagen wir die Ideen der Partei, wenn Leuten irgendwelche Themen auf den Nägel brennen oder der Meinung sind, irgendwas hätte schon längst mal diskutiert werden sollen, dann sind wir natürlich für Anstöße, für Ideen, für Anregungen mehr als offen. Ganz im Gegenteil, wir würden sie sehr begrüßen, weil das Ganze nicht nur eine Zweierveranstaltung werden soll, sondern eben getragen werden soll, natürlich von der breiten Parteibasis aus. Ja, jetzt ist in dem Konzept auch aufgeführt, das war eigentlich so ein bisschen der Punkt, auf den meine Frage hinzielte, wie ihr das genau machen wollt, dass die Themenbereiche eben im Vorhinein auch schon von der Basis beziehungsweise auch Bürgern, die sich mit einschalten, abgestimmt werden kann. Wollt ihr das über Liquid Feedback machen? Habt ihr da ein eigenes Portal oder macht ihr das im Wiki mit Listen? Und ja, wie habt ihr euch das vorgestellt, die Teilnehmer der Mainstages vorher zu bestimmen? Wir haben, um ehrlich zu sein, noch nicht so viel Erfahrung, dass wir es mit solchen Dingen wie Umfragen und so weiter gestalten können. Wir würden uns da ganz basic auf Eingaben, die über unseren Twitter-Account laufen, über ein Piratenpad und übers Wiki beschränken. Wir würden das natürlich auch ganz unabhängig von der Person machen. Also es herrscht kein Klarnamenzwang, wenn man ein Thema oder einen bestimmten Gast, der einen interessiert, vorschlägt, sondern einfach das auch als Inspiration benutzen, um unsere Themenblöcke zu füllen, um gezielt Personen zu einem bestimmten Thema einzuladen. Also wer Themenvorschläge hat, kann die jederzeit an den Twitter-Account der Aspire schicken. Ja, es gibt ja schon den Tag der politischen Arbeit. Könnte ich euer Konzept im Prinzip so verstehen, dass ihr einen Tag der politischen Diskussion einführen wollt, an dem auch Arbeitskreise der Piraten beziehungsweise AGs der Piratenpartei teilnehmen könnten? Oder ist das mehr als eine breite Veranstaltung gedacht, die Bürgernähe zeigen will? Es ist eher Ersteres, aber auch eine Mischung aus beiden. Unsere Inspiration war die Open Minds. Und wir haben viele Stimmen von der hochgelobten Open Minds inhaltlich und so weiter gehört, die sagten, also 120 Personen und ein begrenzter Teil an Vorträgen, das passt einfach nicht mehr einmalig als einziges Politikforum in der Piratenpartei. Unser Hauptziel ist es, wir wollen Diskussionen anstoßen. In welche Richtung die genau geht, ob jetzt in Richtung Bürgernähe oder in Richtung parteiinterne Programmdiskussion, ist uns erstmal egal. Worauf es ankommt, ist Diskussion, und zwar immer mit Blick darauf, was sagt denn unsere Gesellschaft zu uns? Wo sind die Argumente von außen, die kommen, die Probleme von außen, über die wir uns unterhalten wollen? Mit wie vielen Teilnehmern rechnet ihr ungefähr? Tausende. Das ist sehr hochgegriffen für das erste Mal. Aim high, sagt Bernd immer. Okay, also ich denke, das Konzept ist klar. Wie sehen eure weiteren Pläne aus? Was wollt ihr dafür tun, damit diese Veranstaltung in irgendeiner Form Akzeptanz findet? Also sowohl beim Vorstand als auch bei der RG Events, als auch bei den Basispiraten. Was habt ihr euch überlegt, wie ihr die Kosten reinbekommen wollt? Ja, wie sind da jetzt die weiteren Pläne? Das sind ja natürlich eine Menge Fragen auf ein Stück. Also ich denke, wir werden mal versuchen, die Punkt für Punkt abzuarbeiten. Aber ein Stichwort hast du gerade schon noch genannt. Das ist das Stichwort Akzeptanz. Da würde ich gerne noch eine Anmerkung zu dem machen, was Janis gerade sagte, nämlich wir haben auch festgestellt, dass die Akzeptanz bei bestimmten Multiplikatoren oder Gesellschaftsgruppen, und zwar die Akzeptanz der Piraten, sprich der Piratenpartei, nicht besonders hoch ist, respektive sinkt. Eine solche Veranstaltung, die sicherlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit genießen wird, also je nachdem, wie groß das jetzt gekocht wird, hat natürlich immer auch den erfreulichen Nebeneffekt, dass halt je nachdem, welche Multiplikatoren du auch als Teilnehmer einladen kannst, also sprich als Vortragende einladen kannst, dass die natürlich, wie gesagt, auch als Multiplikator nach außen wirken. Sprich, dass die Akzeptanz bei bestimmten Gruppen und bei bestimmten Schichten auch wieder steigt dadurch. Das ist erstmal, finde ich, auch ein Effekt, den man nicht vernachlässigen soll. Also nochmal, es geht nicht darum, dass wir quasi immer in der eigenen Suppe hier köcheln, sondern ganz im Gegenteil, dass wir uns auch nicht nur untereinander vernetzen, sondern auch über die Grenzen hinaus. Mhm. Jetzt habt ihr das ganze Konzept erstmal in eine Art PDF-Überblick gebracht, der die Sachen, die ihr jetzt in dem Vortrag erzählt, auch so deutlich macht. Wie sieht das mit der Kommunikation nach innen aus? Wollt ihr da das Ganze noch über eine Wiki-Seite vorstellen? Gibt es dazu einen dicken Engel, oder was habt ihr euch innerhalb der Piratenpartei überlegt, wie ihr das Ganze organisieren wollt? Ihr seid ja da mit Sicherheit auch auf andere Piraten angewiesen, um diese Organisation zu schaffen. Also wir haben einen Twitter-Account, es wird eine Wiki-Seite geben, wir werden viel über Twitter arbeiten, werden auch versuchen, die anderen Kanäle zu nutzen. Wir werden sicherlich hier nochmal im Krähennest Werbung machen im Frühjahr nächsten Jahres. Dicker Engel wäre ideal, da sind wir jetzt auch schon dran. Also alle üblichen Kommunikationswegen. Und natürlich Mundpropaganda. Geht da raus und erzählt, es gibt eine neue Veranstaltung im Westen. Und natürlich das Krähennest darf man nicht vergessen, ist einer der ganz wichtigen Multiplikatoren innerhalb der Partei natürlich, und gerade deshalb freuen wir uns natürlich auch, heute hier sein zu dürfen. Okay, ich bin der mit den Fragen. Ich frage jetzt nochmal, ihr wisst, ich kann da auch mal ein bisschen nervig sein. Wir haben ja das Problem gehabt, dass die FlauschCon so in die Hose gegangen ist, mit Sicherheit ein Thema, was keiner, der eine Veranstaltung plant oder planen will, gerne hört, weil sich natürlich auch keiner den Vorwurf im Vorhinein machen lassen will, dass er in irgendeiner Form naiv oder unvorsichtig agiert. Jetzt hat der Landesvorstand NRW schon reagiert und gesagt, um solche Dinge in Zukunft zu vermeiden, wollen wir da einen Finger drauf haben, wir wollen sehen, was die Leute machen. Es werden Kostenpläne mit der AG Events abgesprochen. Habt ihr da schon Kontakt mit der AG Events und dem Vorstand aufgenommen, nur um den kritischen Hörern im Krähennest eben ein bisschen die Angst zu nehmen? Ja, also wir waren selber bei der FlauschCon nicht beteiligt in irgendeiner Form. Also was da hinter, vor oder zwischen den Kulissen oder Zeilen gelaufen ist, weiß ich zum Beispiel auch nur durch Hörensagen. Nichts liegt mir ferner, als hier aufgrund von Gerüchten irgendjemand zu kritisieren oder irgendeine Veranstaltung zu kritisieren. Das erstmal vorweg. Ich bin es so gewohnt, dass wenn man so eine Veranstaltung organisiert und plant, dass man natürlich selbstverständlich auch über die finanzielle Seite guckt und ebenso auch die Kosten plant. Das ist geschehen, das passiert laufend fort. Das heißt also, jedes Mal, wenn es neue Umstände gibt, die eine Neukalkulation erfordern, dann wird das natürlich in so eine Kostenkalkulation mit aufgenommen. Es gibt eine Kostenkalkulation, heißt das. Die wird auch in der kommenden Woche bei der AG Events, beim Landesvorstand, wenn es sein muss, beim Bundesvorstand oder wenn es sein muss, bei allen Stellen, die notwendig sind, vorgestellt. Ich denke, die hat Hand und Fuß. Ich denke auch, dass die realistisch ist, dass die durchdacht ist und wir stellen uns dann natürlich auch jeder Diskussion. Eine Anmerkung würde ich gerne noch machen. Also diese Veranstaltung Aspire wird in der Hauptsache natürlich oder hauptverantwortlich von dem Jannis und mir gestaltet. Das heißt also, wenn es dort zu Unregelmäßigkeiten finanzieller Natur oder zu Budgetüberschreitungen kommen sollte, dann halte ich oder dann sage ich, wir übernehmen jetzt schon die Verantwortlichkeit. Wir fühlen uns verantwortlich. Wir fühlen auch eine Verbindlichkeit, wenn du so eine Veranstaltung planst und wenn du dich ich sag mal, in den meisten Hinsichten dafür verantwortlich zeigst, dann gehört auch die Verbindlichkeit dazu zu sagen, okay, wir sind auch Ansprechpartner, falls das ganze Ding kohlemäßig in die Binsen läuft. Da kann ich Bernd nur recht geben. Wir versuchen, ein kleines Team, die Verantwortlichen auf diese zwei Personen zu beschränken. Und allein das wird schon dafür sorgen, dass wir alles tun werden, um die Kosten im Rahmen zu halten und natürlich auch nachvollziehbar zu halten, transparent zu halten. Wir haben immer von Anfang an gesagt, den Teil, wo es ums Rechnung begleichen geht, den wollen wir so günstig und so transparent wie möglich zu halten. Also solche Dinge wie Catering, Technik, Räume, all das, wo es darauf ankommt, Firmen zu bezahlen. Klar, das wird so günstig wie möglich gehalten und das wird so nachvollziehbar wie möglich gehalten. Das ist ganz wichtig zu betonen. Der finanziell größte Teil, das haben wir bisher bei unseren Finanzkalkulationen sehen können, ist aber nicht dieses handfeste Catering, Technik, Deko und so weiter, sondern die Leute, die wir da hinbekommen wollen. Wir haben auch gesagt, da wollen wir halt nicht sparen. Wir wollen qualitativ hochwertige Diskutanten, dass das eine Spitzenveranstaltung vom Inhalt her wird. Und dann gibt es vielleicht auch mal an einem Tag nur kalte belegte Brötchen. Aber diese Kompromisse müssen wir machen. Es geht um die Inhalte und der Kostenteil. Das ist etwas, was ganz stark unserer Kontrolle unterliegt. Na gut, es wird ja dann sehr wahrscheinlich vom Landesverband oder vom Landesvorstand ein Budget festgesetzt, in dem Rahmen ihr euch dann bewegen dürft. Und wenn ihr das alles transparent und offen legt, was das alles kosten wird, gehe ich mal davon aus, dass das dann auch akzeptiert wird. Eine Diskussionsveranstaltung wird ja jetzt auch nicht in irgendeiner Form großartige materielle Kosten haben. Man kann da ja vielleicht auch durch Verpflegungsauflagen, ich sag mal, Geld über Verpflegung, also sprich Essen, Trinken, auch ein bisschen wieder was reinholen. Und ja, ich wünsche euch jedenfalls viel Erfolg bei der Veranstaltung. Sind jetzt noch irgendwelche Sachen, die ihr gerne ergänzen wollt? Ich habe jetzt hier vielleicht, zählt ihr noch ein paar Sachen auf an Leuten, die sich vielleicht jetzt schon angemeldet haben, beziehungsweise die ihr so im Ärmel habt. Das fände ich vielleicht noch ganz interessant. Gut, also an dieser Stelle ist natürlich zu früh, über so mal konkrete Zusagen zu sprechen. Es gibt natürlich Leute, die wir uns überlegt haben, natürlich auch Leute, die bereits angefragt wurden, von denen wir bisher aber keine endgültige Zusage bekommen haben. Wo ich ein bisschen, sagen wir so, wo ich mich ein bisschen schwer tue, ist hier so Name-Dropping zu betreiben. Und am Ende des Tages kommt da nur heiße Luft raus nachher. Sprich, du musst einfach dann auf kleinerer Flamme kochen. Ich kann dir ein paar Beispiele nennen. Also ich habe relativ frühzeitig den Götz Werner angefragt. Der ist, der eine oder andere wird den Namen vielleicht schon mal gehört haben, der ist stark im Bereich BGE unterwegs. Da war bereits, ich glaube, Anfang, Mitte Oktober war bereits klar, dass der an diesem Termin schon ausgebucht ist. Das heißt also, ein halbes Jahr vorher jemanden wie Götz Werner anzurufen, ist dann schon zu spät. Üblicherweise macht er am Wochenende keine Veranstaltung. Das heißt, der einzige Termin wäre eh der Freitag gewesen. Ich werde ihn trotzdem für den Samstag und Sonntag anfragen, weil, so sagte mir sein Büro, manchmal macht er Ausnahmen. Bei Götz Werner hast du zum Beispiel, um auch auf den vorherigen Punkt mit den Finanzen nochmal zurückzukommen, hast du zum Beispiel den Umstand, dass er für nicht kommerzielle Veranstaltungen, also zum Beispiel so ein Forum, wie wir das planen, üblicherweise kein Honorar nimmt. Und üblicherweise trägt er auch seine Fahrtkosten selber. Das Einzige, was er sich ausbedingt, ist, dass er, je nachdem, wie das Ganze zeitlich nachher liegt, dass er eben entsprechend übernachten möchte. So, und da hast du zum Beispiel das, was der Jannis eben gerade sagte. Du kannst natürlich jemanden wie Götz Werner, also ich würde das zumindest nicht tun, nachher in eine 12-Euro-Jugendherberge schicken. Also da wird's ein bisschen albern, wenn du mit solchen Leuten planst und wenn du auch solche Leute nachher an den Start kriegst, dann kannst du, sagen wir so, dann kannst du es dir nicht damit verspielen nachher, dass du den Leuten sagst, naja, dann guck mal zu, bring mal einen Schlafsack mit und wir finden schon irgendwo bei irgendeinem Piraten was für dich. Hätte vielleicht einen gewissen Charme für denjenigen, bei dem der Götz Werner nachher übernachtet, aber ich weiß nicht, ob das wirklich zielführend ist. So, wir planen zum Beispiel, wenn ich dazu vielleicht noch was sagen kann, also eine Mainstage, die schon länger bei mir im Kopf rumschwirrt, ist zum Beispiel, ich würde gerne eine Podiumsdiskussion machen, die sich um eines der Kernthemen der Piraten dreht, um das Urheberrecht. Ich habe mir halt überlegt, wenn du eine Podiumsdiskussion ansetzt von solch einem Thema, dann gehören natürlich so viele Seiten wie möglich dazu. Dazu gehört zum Beispiel, dass ein Verantwortlicher von der GEMA zum Beispiel dabei ist. Die GEMA wurde bereits angefragt. Universal hat mir bereits abgesagt, weil die grundsätzlich eben nicht mit Piraten reden wollen. Da ist wohl irgendwann mal was vorgefallen. Keine Ahnung. Es wird Leute geben, die das Ganze von der rechtlichen Seite beurteilen. Da habe ich bereits eine Zusage von dem Professor Schwandmann aus Köln, Institut für Medienrecht, der das zu einem seiner Themen gemacht hat. Es wird sicherlich jemanden eben, weil sich das, denke ich mal, auch so gehört, jemanden aus der Piratenpartei dabei sein, der dazu was sagen kann. Und dann würde ich gerne noch einen Künstler haben, der eben auch entsprechend interessiert ist. Das nur mal so als Beispiel, sag mal, in welche Richtung wir gehen wollen und in welche Richtung wir denken. Okay, alles klar. Gut, das sind ja alles schon mal recht klare Vorstellungen davon, wie so ein Event geplant wird, wie das dann letztendlich aussieht. Liegt ja dann auch mit an vielen anderen Piraten, die dann mit in der Entscheidung eingebunden werden, wer Vorträge hält, wer Diskussionsteilnehmer ist und so weiter. Wir behalten das auf jeden Fall auf dem Schirm und werden uns euch dann nochmal auf euch zugehen, euch nochmal dazu fragen, wie es in einem Monat aussieht, wie die Akzeptanz ist, wie sich das Konzept weiterentwickelt hat. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die umfangreichen Antworten. Ich werde das Konzept selber dann in dem Krähennest Blogpost oder in dem Podcast Artikel dann nochmal unten zum Verlinken, zum Ansehen dann drunter hängen. Und da kann sich dann jeder nochmal ein eigenes Bild von der Sache machen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, kommt auf mich zu, wenn es was Neues gibt, dann machen wir nochmal einen Podcast. Werden wir sehr gern machen. Vielen Dank für die Gelegenheit, uns vorstellen zu können. Ja, auch ich sage vielen Dank an deine Zeit, Patrick. Ich darf noch, weil das zumindest mal in die Zeit oder zu dem Termin passt, frohe Festtage wünschen. Heute, am Tag der Aufnahme, ist der 23. Deswegen sage ich nochmal fröhliche Weihnachten. In einer Woche gilt das schon nicht mehr. Dann sage ich dann halt ein gutes und erfolgreiches 2013 noch dazu. 12. bis 14. April in Kerpen. Und ihr werdet noch von uns hören. Vielen Dank an dich, Patrick. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.